Erinnerungen an den rasenden Reporter. Feature von Renate Beckmann und Klaus Ilau. Egon war der zweite von insgesamt 5 Söhnen. Der Vater las ihnen gern Geschichten vor, gelegentlich verfasste er auch selbst Gedichte. Bücher gehörten zum Alltag in der Familie. Im Haus in der Melandrichgasse, die noch Schwefelgasse hieß, als Egon die Schule im Servitenkloster besuchte, hat das Stadtmuseum Platz gefunden. Eine Ausstellung über Kisch gibt es hier nicht. Ich wurde von einem deutschen Fernsehteam einmal in diesem Kischcafé, als es noch war, aufgenommen. Und sie haben mich gefragt, was mich an Kisch erinnert in diesem Café. Und damals habe ich gesagt, von dem Augenblick, wenn ich jetzt von hier weggehe, nichts mehr. Nicht? Und ich habe dort sogar auf einer Speisekarte gefunden, einen Eisbecher à la Kisch. Da muss ich dazu sagen, der Kisch hat immer von sich behauptet, ich bin kein Freund von Süßigkeiten. Und nun hieß ein Eisbecher Kisch also. In Prag lebt seit Jahrzehnten die Schriftstellerin Lenka Reinerowa. Sie ist wahrscheinlich eine der letzten, die von Egonek, wie sie den Freund nennt, erzählen kann. Es ist mein Vorteil, dass ich ihn gekannt habe, und sein Vorteil, dass ich noch lebe, sagt sie. Aber eines Tages ging ich vorbei und habe gesehen, dass dieses Café nicht mehr besteht. Aber draußen stand noch eine Tafel und auf dieser so eine Reklametafel und auf dieser Tafel stand jeden Tag frische Obstknödel, Pflaumenknödel. Da ließen die also draußen eine Tafel stehen, eine Reklametafel für ein nicht bestehendes Café, weil sie für die Tafel noch keinen Platz gefunden hatten. Nicht? Kisch, einmal danach befragt, wie er den Wechsel der Zeiten von der Habsburger Monarchie bis zum kommunistischen Staat, vom Abenteuer in Russland bis zum Exil in Mexiko so unbeschadet überstanden hat, soll geantwortet haben: Ich bin Tscheche, ich bin Deutscher, ich bin Jude, ich bin Kommunist, ich komme aus gutem Haus, irgendetwas davon hat mir immer geholfen. Einst sang der blinde Methodius seine Balladen im Hof des Kischhauses. Jetzt stehen die Musikanten auf der Karlsbrücke, spielen für Touristen. Käme Kisch hier vorbei, vielleicht nach einer nächtlichen Zechtour, er brauchte seinen Mantelkragen nicht hochzuschlagen, um unerkannt nach Hause zu kommen. Der weltbekannte Reporter und Schriftsteller ist heute in seiner Heimatstadt vergessen. Franz Kafka gibt es an allen Ecken auf T-Shirts oder Gläsern. Kisch wird nicht als Touristenattraktion gehandelt. Keine Andenken, keine Reklame. Nur an seinem Grab auf dem Zentralfriedhof von Prag stand bis 1992 seine Büste. Das Ding sah so aus, da ist eine kleine Marmorsäule, so weiß-grünlich. Und auf dieser Marmorsäule war aus Bronze der Kischkopf, der gemacht wurde irgendwann früher wahrscheinlich. Es war ein sehr hübscher Kopf und gut gemacht. Und da komme ich eines Tages also hin. Kein Kopf, sondern nur eine kleine Schraube, die da aus diesem Ding herauslugt. Und ich war so entgeistert und bin in die Direktion, in das Büro, Verwaltungsbüro dieses Ding gegangen und habe gesagt, was ist da los? Und zu meinem größten Erstaunen haben sie gesagt, ja, das ist schon vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Wochen passiert. Ich habe gesagt, na und? Dann haben sie gesagt, haben sie mir eine merkwürdige Antwort gegeben. Ja, der Platz ist auch schon längere Zeit nicht bezahlt worden. Habe ich gesagt, wiederum, na und? Das wäre eine Freude, Mutter, wenn du es noch erleben könntest. Dein verlorener Sohn kehrt heim. Ja, wirklich, ich komme für immer. Keine kurze Stippvisite wie früher. 60 bin ich in der Fremde geworden, in Mexiko. 70 will ich in Prag werden. Bang ist mir, wie ich meine Stadt wiederfinde. Und unser Haus in der Melandrichgasse. Jetzt beginnt nochmal eine neue Zeit für mich, Mutter. 28. März 1946. Ein Frühlingstag, wie für die Ankunft gemacht. Egon Erwin Kisch, seine Frau Gisel und das Ehepaar Simon kommen aus Frankfurt am Main mit einer Militärmaschine von Mexiko-Stadt via New York und London. Sie waren lange unterwegs. Wir alle wurden hier sehr herzlich empfangen. Die Zeitungen brachten Artikel von bis zu einer Seite. Und wo immer wir auftauchen, gibt es Ovationen. Eine Legende ist heimgekehrt. Herr Kisch, wie lange waren Sie nicht mehr in Prag? Ich habe Prag nie verlassen, soweit ich mich auch davon entfernt habe. Jetzt bin ich für immer gekommen. Für immer? Wollen Sie endlich sesshaft werden? Was werden Sie machen? Haben Sie schon Pläne? Ich bin gekommen, um ein Buch über die neue Tschechoslowakei zu schreiben. Mich interessiert alles. Ich bin Reporter. Von meiner Neugier ist niemand sicher. Ich werde reisen. Zu den Fischteichen, in die Skoda-Werke, nach Theresienstadt. Genügt Ihnen das? Werden Sie ein Amt übernehmen? Es würde mich freuen, einen Beitrag zum Aufbau der Republik zu leisten, ja. Schließlich bin ich der letzte frei gewählte Stadtrat. Kisch kommt auf Einladung der Regierung der Nationalen Front unter Eduard Beneš in die Tschechoslowakische Republik. Dem deutschen Schriftsteller wird am 26. März 1946 vom Innenministerium die tschechische Nationalität bestätigt. Ein Amt ist für Kisch offensichtlich nicht vorgesehen. Im Haus in der Melantrichgasse ist kein Platz für ihn. Ihm wird ein Zimmer im Hotel Alkron zugewiesen. Wieder ein Provisorium, wie in den Jahren des Exils. Alles spielt sich auf engstem Raum ab. Und immer noch umlagern ihn Journalisten. Kisch genießt. KPC feiern, deren Mitglied er nun geworden ist. Kisch ist viel unterwegs in diesen Tagen nach seiner Heimkehr. Er sucht die alten, vertrauten Orte und Plätze auf, durchwandert in den Abendstunden oder auch nachts seine Geburtsstadt. Mal ist er in der Melantrichgasse, mal auf dem jüdischen Friedhof. Zwei seiner Brüder, Paul und Arnold, sind im Konzentrationslager umgekommen. Ich habe viele Tote getroffen. Sie stehen vor jedem Haus, sehen aus jedem Fenster. Es sind alte Freunde, Verwandte, Bekannte, die mich anblicken. Prag ist voll von Freunden, die nicht mehr leben. Jedes Haus, jede Straßenecke drängt Tränen auf. Es ist ein trauriges Gefühl, auf einen Friedhof zurückzukommen. Prag liegt nicht in Schutt und Asche wie Berlin. Und doch ist für den Heimkehrer manches anders als früher. Eduard Beneš, seit 1937 Nachfolger von Staatsgründer Tomáš Garrigue Masaryk, lässt alle Deutschen ausweisen. Kisch, der Tschechisch so gut spricht wie Deutsch, ist jede Art von Nationalismus zuwider. Prag ist auch sonst nicht mehr die Stadt seiner Jugend. Geschlossen sind die Cafés von damals, das Montmartre, das Arco, das Continental, wo Abend für Abend ein Tisch für Kisch reserviert war. Kisch wird Lokalreporter in der Bohemia, einer deutschsprachigen Zeitung, die in Prag erscheint. Er ist gerade mal 21 Jahre alt. Wollte man Originalnachrichten fürs Publikum haben, musste man sie aus dem Strom des lokalen Lebens angeln. Die Polizei war 30 Jahre lang von Herrn Melzer besorgt worden. Ich war sein Nachfahr. 7 Jahre lang. Er wohnt mit der Mutter und den 4 Brüdern Paul, Arnold, Wolfgang und Friedrich im Bärenhaus in der Melantrichgasse. Der Vater starb vor 5 Jahren. Egon Erwin, der Liebling der Mutter, wird Familienvorstand. Er kümmert sich auch um die Erziehung seiner Geschwister. Paul, der älteste Bruder, studiert in Wien. Lieber Paul, ich schreibe öffentlich so viel, als dass ich für Privates genug Zeit fände. Und dann, jede Zeile, die ich schreibe, wird von Tausenden gelesen und trägt mir etwa 10 Heller ein. Da soll ich umsonst und nur für 2 Augen schreiben? Das ist viel verlangt. Der ehrgeizige Reporter steigt schon bald ins Feuilleton auf, schreibt Sonntag für Sonntag die Prager Streifzüge. Egon Erwin Kisch wurde zum Chefredakteur gerufen. Sie müssen nach T fahren, sagte der Gewaltige zu ihm. Dort findet eine Nachwahl zum Reichsrat statt, bei der es sehr heiß zugehen kann. Lassen Sie sich von der Kasse 15 Gulden Vorschuss auszahlen und fahren Sie gleich los. 15 Gulden? Nein, das ist... Widersprechen Sie nicht immer. Ein junger Mensch wie Sie muss sich bescheiden können. Zu meiner Zeit hat es nie mehr als 3 Gulden gegeben. Am Abend des Wahltags lief in der Redaktion das folgende Telegramm ein. Die heutige Nachwahl zeichnete sich durch besondere Zwischenfälle aus und ergab zur allgemeinen Überraschung, hier endet der Vorschuss. Kisch. 1912 erscheint sein erstes Buch, aus Prager Gassen und Nächten. Alles ist aus unmittelbarer Beobachtung geschöpft. Kisch schreckt vor keiner Unbequemlichkeit zurück. Er hat eine Liebe zum Abenteuerlichen, Gefährlichen, Romantischen. Ein Jahr später enthüllt Kisch eine der größten Spionageaffären der Welt. Es ist der Fall des österreichisch-ungarischen Oberst Alfred Redl, der im Nachrichtendienst des Generalstabs tätig war und geheime Informationen an Russland weitergab. Als das herauskommt, begeht er auf Befehl seiner Vorgesetzten am 25. Mai in Wien Selbstmord. Die Bohemia druckt unter dem Titel »Falsche Gerüchte« eine Anfrage und bringt den Skandal ins Rollen. Der Autor dieses Artikels ist natürlich Egon Erwin Kisch. Durch Zufall hat er die Sensation entdeckt. In der Morgenausgabe des 27. Mai 1913 lässt Kisch die Bombe platzen. Am Abend zieht es ihn wie immer ins Montmartre im Kettengässchen. Eine ehemalige Dirnenspelunke, in der nun die Bohème verkehrt. Für Prag-Besucher in jener Zeit eine Art Attraktion. Um 12 Uhr zur Montmartre-Zeit begegnet man manch zarter Maid. Erstaunen selbst Nicartre müsste, wüsst er, wer im Montmartre küsste. Kaum saßen wir dort, flüsterten mir meine Begleiter zu, dass ich Glück gehabt habe, Egon Erwin Kisch und die Revoluze seien gekommen. So erlebte ich die größte Sehenswürdigkeit des Prager Nachtlebens, wie Egonek mit der Revoluze einen Slapak tanzte. Sie war die Königin des legendären Nachtcafés. Eine kleine, robuste Tänzerin mit dunklen Augen. Attraktiv und temperamentvoll. Die Männer umschwärmten sie. Kisch genoss die Blicke, wenn er mit ihr tanzte. Im Jahr 1913 erscheint sein Reportagenband Prager Kinder. Die Deutschen sind längst wieder willkommen als touristische Devisenbringer, als marktwirtschaftliche Investoren. Zu Fremden geworden sind die Slowaken, die einstmals Landsleute waren. Seit dem 1. Januar 1993 sind sie Ausländer in Prag. Da war die Kisch-Stele noch immer ohne Kopf. Und habe dann eine Zeitungsnotiz geschrieben, eine kleine Glosse. Und es ist wieder nichts passiert. Und ich habe gewartet, ich habe mir gedacht, Schriftstellerverband, Journalistenverband, irgendjemand wird sich doch vielleicht melden. Nichts ist passiert. Das Schöne war, dass ich dann, das habe ich auch geschrieben auf der Straße, ab und zu angesprochen wurde von Leuten, die ich zum Teil gar nicht kannte und die mir sagten, hat man Ihnen schon den Kisch zurückgebracht? Und da habe ich immer gesagt, leider nicht. Kisch, dessen Bücher im Nazi-Deutschland verboten waren, wird in den Jahren des Kalten Krieges auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs für die politische Propaganda benutzt. In der DDR wurde er zum Ziehvater des sozialistischen Reporters stilisiert. In der Bundesrepublik war er lange nur als Kommunist verschrien und selbst bei Germanistikstudenten weitgehend unbekannt. Stundenlang schreibe ich in mein Notizbuch. Die Kameraden spotten. Schreib das auf, Kisch. Der Satz wird zur ständigen Redensart. Auch wenn ich nicht dabei bin, unterstreichen die Soldaten ihre Witze, Flüche, Drohungen, Klagen mit einem Schreib das auf, Kisch. Kisch schreibt auf. Wenn der letzte Hosenknopf abreißt, wenn das einzige Stück Seife in den Brunnen fällt, wenn Blut in den Essnapf spritzt. Das Jahr 1914. Kisch steht mit seinem Prager Hausregiment an der serbischen Front. Der Heeresbericht meldet kurz und befriedigt, unsere Südarmee hat ihre Uferstellungen an der Drina-Mündung verstärkt. Für uns sah das so aus. Rings um mich Ertrinkende, gegen den Ertrinkungstod sich Wehrende, Jappende, Röchelnde. Von unserer Division sind kaum 1000 Mann übrig geblieben. 3000 sind vermisst, erschossen oder ertrunken binnen weniger Stunden. In den Revolutionstagen des Novembers 1918 geht Kisch als Mitinitiator und Anführer der Roten Garde auf die Straße. Er ist ganz heiser, fahrig und man kann nicht zwei zusammenhängende Sätze aus ihm herausbringen. Mit ihm zieht Werfel, in diesen zwei Tagen blass, mager und heiser geworden. Er ist enorm komisch, Kisch dagegen wirkt hysterisch. Um jeden Preis bemüht, sich in den Mittelpunkt einer Staatsaktion zu bringen. Robert Musil. Kisch zog als Führer eines aufständischen Truppenteils in die Redaktion der neuen Freien Presse und rief alle raus. Die Redakteure verließen fluchtartig das Lokal, bis auf einen. Kisch fuchtelte mit einem Revolver und schrie: Gehen Sie sofort hinaus! Ich muss zuerst meine Arbeit beenden. Nichts da, raus! Gut, ich weiche der Gewalt, aber ich werd's der Mutter sagen. Es war Kischs Bruder Paul. Wien, 1. August 1919. Liebes Mutterl, ich stand nun einmal im Vordergrund der Ereignisse. Und die Beobachtung und Bekrittelung meiner Person hat mir die Ausübung der Journalistik erschwert. Ich darf jetzt nicht Zeitung machen, wenn ich mir den Rest meines Rufes als Charakter wahren will. Bücher werden bald erscheinen und du wirst Freude haben. Kurz hintereinander kommen Abenteuer in Prag, Soldat im Prager Korps, der Fall des Generalstabschefs Redl heraus. Heute kann man diese Bücher in Prag vielleicht in einem Antiquariat aufstöbern. Eine tschechische Gesamtausgabe gibt es nicht. Ich weiß bis heute natürlich nicht genau, auf welche Weise der Kopf verschwunden ist. Meine erste Vorstellung war, ob man einen kommunistischen Kopf gestohlen hat unter Umständen, ob man vielleicht einen jüdischen Kopf gestohlen hat. Aber mir wurde immer wieder versichert, dass das wahrscheinlich nicht so war, sondern dass es eben das Buntmetall war. Und nach ungefähr einem Jahr, so ungefähr nehme ich an, rief mich der damalige Vorsitzende des Tschechischen Schriftstellerverbands an und sagte, ob ich am nächsten Donnerstag oder so irgendwie, wären Sie froh, wenn ich dabei wäre, es wird ein neuer Kischkopf enthüllt. Und ich sagte, ja, wo kam denn der plötzlich her? Naja, also, es kommen auch noch Kollegen vom Spiegel, sagten sie, vom Hamburger Spiegel. Gut. Also bin ich hingegangen. Und da fragte ich diese Leute vom Spiegel. Ich habe inzwischen erfahren, dass die das bezahlt hatten, wie sie dazugekommen sind. Und da sagten sie, das fragen Sie uns? Sie haben doch diese Notiz geschrieben. So haben wir es doch erfahren. Wir sitzen süß und doof ohne Portemonnaie. 1921 siedelt Kisch nach Berlin über. 12 Jahre lang ist die Stadt seine Wahlheimat. Eine feste Adresse hat er nicht, er wohnt zur Untermiete. Nicht sesshaft und vielseitig zu sein, ist Kischs Markenzeichen. Er erobert die Berliner Theaterszene. Mit Erfolg werden seine Stücke Die Galgentoni und Der Fall Redl aufgeführt. Schriftsteller rings im Kreise von Brecht bis Kisch. Mancher benutzt uns episch am Nebentisch. Bald öffnen sich ihm auch wieder die bürgerlichen Zeitungen. Gleichzeitig schreibt er für die linke Arbeiter Illustrierte Zeitung. Im Büro der Roten Fahne ist Kisch ebenso zu Hause wie im romanischen Café. Liebe Mama, Silvester war ich bis 4 Uhr früh in Riesengesellschaft. Es wurden massenhaft Lieder und Gedichte über mich vorgetragen. Heute Abend bin ich bei deiner Mitschülerin Frau Perutz eingeladen. Ich schreibe dir das, damit du siehst, dass ich immer noch der alte Liebling der Welt bin. Zwei dunkle Augen, zwei Eier im Glas und ein Tröpfchen Herzblut mit drum. Er war charmant, er war liebenswürdig, er hat Anträge gestellt und die haben sicher manchen Frauen sehr geschmeichelt, nehme ich an. Und er war witzig. Und er hatte auch irgendwie etwas sehr Liebenswürdiges an sich. Das ist vielleicht diese Kombination von Prag und Wien. Irgendwie die Art, also damals noch in der Monarchie, da muss es irgendwie sowas gegeben haben, nehme ich an. 1925/26 treibt ihn die Neugier in die Sowjetunion. Begeistert kehrt er von dort zurück. Am 18. November tritt er von der KPÖ in die KPD über. Mit deren einseitigen Kulturdirektiven identifiziert er sich kaum. Doch streitet er vehement, wenn er persönlich angegriffen wird. Beispielsweise mit Gottfried Benn, der sich über die Vordergrundsliteratur und das Schnalzen und Schnaufen des rasenden Reporters mokiert. Gottfried Benn ist ein in seine krankhaften Hemmungen eingesponnener Snob, der keine Ahnung von der Welt hat, aber sie behandelt. 1925 war das Buch erschienen, das Kisch seinen berühmten Beinamen gibt, der rasende Reporter. Es löst eine Literaturdebatte über die Reportage aus. Der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit. Nichts ist exotischer als unsere Umwelt. Nichts ist fantasievoller als die Sachlichkeit. Und nichts Sensationelleres gibt es als die Zeit, in der man lebt. Kisch ist 39, wohnt bei seiner Freundin und Sekretärin Gisela Lina. Gisel, wie er sie nennt, in der Günzelstraße in Berlin-Schöneberg. 8 Uhr Abendblatt Berlin. Egon Erwin Kisch las Reportagen mit Humor. Ein äußerst vergnüglicher Abend. Man lacht. Ja, man lacht sehr über diese Enthüllungen und Entkleidungen der Macht. Trotzdem, man kann ein bisschen dabei das Gruseln lernen. Liebstes Mutterl, über den rasenden Reporter habe ich in der Berliner Presse begeisterte Kritiken und überhaupt viel Ruhm. Jeder ist von dem Buch begeistert. Aber leider ist im Buchhandel so eine furchtbare Stagnation, dass sich meine Hoffnung, auch finanziell viel damit zu erringen, nicht zu erfüllen scheint. Seine Reisen finanziert zum Teil die Mutter in Prag. Sie schickt auch Pakete mit der geliebten Gänseleber, lässt für den Sohn einen neuen Anzug machen. Bis 1927 erscheinen die Reportagen Hetzjagd durch die Zeit, Zaren, Popen, Bolschewiken, kriminalistisches Reisebuch und Wagnisse in aller Welt. Kisch ist gefragt, signiert Bücher und Autogrammkarten. 1928/29 reist er in die USA. In seiner Arbeitsweise dann war alles andere als rasend. Aber beim Heranholen oder beim Herangehen an die Themen, die er für wichtig hielt, nicht nur für interessant, sondern für wichtig hielt, da war er, glaube ich, rasend. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Er saß dann und feilte und schrieb und dachte nach, wie sage ich es, damit ich also meine Erfahrung oder mein Erlebnis dem Leser möglichst stark übermitteln kann. Im Herbst 1929 erscheint Paradies Amerika. Eine Meisterleistung an hintergründigem Humor und weiser finanzpolitischer Voraussicht. Am 24. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag an der Wall Street, wird Kischs spöttische Vision zur Wirklichkeit der Weltwirtschaftskrise. Das Buch findet reißenden Absatz. Kisch entdeckt das Radio. Und es entdeckt ihn. Er schreibt und spricht, probiert und experimentiert mit der Reportage. Kisch erschließt sich eine neue Welt, die Welt des Äthers. In einem schrecklichen Sonntagsprogramm zwischen Musik, Musik und wieder Musik, ein einziger Lichtblick, Egon Erwin Kisch. '31 berichtet Kisch original im Moskauer Rundfunk. Achtung, hier in Moskau, der Rote Platz. Die 14. Jahresfeier der Oktoberrevolution wird von allen Radiosendern übertragen. Wir erteilen das Wort unserem Freund, dem Rasenreporter, Genossen Egon Erwin Kisch. Vor einer halben Minute hat es vom Spassky-Tor 10 Uhr geschlagen. Der Volkskommissär für Armee und Flotte der Sowjetunion, Genosse Boris Schiller, ist auf seinem Apfelschimmel aus dem Tor geritten, begrüßt vom Kommandanten der Moskauer Garnison und reitet jetzt, während die ganze Garnison in Hauptachtstellung steht, den Roten Platz ab. Ihr hört, wie die einzelnen Truppenabteilungen ihn begrüßen. Das internationale Spiel. Ihr hört das Klappern der Hufe. Jetzt steht er vor der baltischen Flotte, dem blauen Jungen der Roten Armee. Nur wenige Schritte ist er weitergeritten und schon ist seine Gestalt und schon sind die Truppen, die ihn begrüßen, am Nebel verschwunden. Von Moskau reist Kisch weiter nach Usbekistan und Tadschikistan. 1932 ist er in Shanghai und Peking, Nanking und Tokio. Zu Hause schreibt Kisch in großen, schnörkeligen Buchstaben seine Erlebnisse nieder. Giesel, die Einzige, die diese Hieroglyphen lesen kann, tippt unermüdlich in die Maschine. Asien gründlich verändert, China geheim. Januar 1933. Die Nazis übernehmen die Macht in Deutschland. Ein paar Tage später schreibt Kisch an die Mutter in Prag. Vielleicht machst du dir Sorgen, dass es mir in Hitlers Reich nicht gut geht. Und da will ich dich beruhigen. Es geht mir gut. Freilich kann niemand sagen, ob der Ausländer hier ein alter Jud werden wird. Ich trage mich mit dem Plan, meine Bibliothek nach Prag zu schicken. 40 Kisten mit 4000 Bänden. Es wäre schade, wenn sie kaputt ginge. 28. Februar. Am frühen Morgen nach der Nacht, in der der Reichstag brennt, wird Kisch wie viele linke Intellektuelle, Sozialdemokraten, Gewerkschaftsführer, Anarchisten und Pazifisten verhaftet. Man bringt ihn in die Festung Spandau. 11 Tage ist er inhaftiert und erlebt, wie die Nazis mit politischen Gefangenen umgehen. Bärte wurden abgeschnitten, Haare geschoren. Meist nur auf einer Kopfhälfte oder abgesenkt und büschelweise ausgerissen. Einigen war das Haar in Form eines Hakenkreuzes herausrasiert. Den Juden unter den Gefangenen erging es am schlimmsten. Sie wurden am wüstesten geprügelt. Die Intervention des tschechischen Konsuls rettet Kisch das Leben. Er wird als Ausländer in seine Heimat nach Prag abgeschoben. Am 25. März beginnt Kischs fünfteilige Artikelserie in der exilierten Arbeiter-Illustrierten Zeitung unter dem Titel »In den Kasematten von Spandau«. Die Welt erfährt wahrscheinlich zum ersten Mal vom Terror in den Nazi-Gefängnissen. Am 10. Mai werden in Berlin und in anderen deutschen Städten auch seine Bücher auf den Scheiterhaufen geworfen. Gegen volksfremden Journalismus demokratisch jüdischer Prägung. Gegen dünkelhafte Verrundung gedrückten Sprache. Für legenden Postmarkenbuten unseres Volkes. Kisch wählt Paris zum Ort seines freiwilligen Exils. Von dort reist er im Oktober 1934 auf Anregung des französischen Schriftstellers Henri Barbusse zum Kongress gegen Krieg und Faschismus in Melbourne. Er kommt am 4. November in Australien an, darf aber nicht an Land. Kisch, er ist fast 50 Jahre alt, handelt auf seine Weise. Nach 9 Tagen, als das Schiff wieder auslaufen soll, springt er über Bord. Auf den 5 Meter tiefer liegenden Kai aus Beton. 1937. In Spanien tobt der Bürgerkrieg. In der Deutschen Volkszeitung, dem Emigrantenblatt in Frankreich, ist im Juni zu lesen: Egon Erwin Kisch bereist zurzeit die Fronten des spanischen Bürgerkrieges. Überall bereiten ihm die Verteidiger Madrids einen überaus herzlichen Empfang. Kisch, der ihren heldenmütigen Kampf in seinem neuen Buch schildern will, lauscht in den Schützengräben lange Stunden den Berichten der Kameraden. Neben dem Schützenloch steht eine Kiste. Noch ehe ihn jemand zurückhalten kann, hat sich Kisch darauf fallen lassen. Der Deckel bricht durch. Alle starren entsetzt. Dann brüllendes Gelächter. Er sitzt in den Handgranaten. Die Kameraden holen ein Maultier heran, auf dem er zurückreiten soll. Nur mit Mühe gelingt es, den schweren Mann auf das Tier zu bringen. Kaum sitzt er oben, sagt er würdevoll, Don Quixote. Da hat er sich also einen weiteren Spitznamen eingehandelt. Kisch tritt gemeinsam mit Erich Weinert, Willy Bredl und Hans Marchwitzer auf Meetings der 11. Brigade auf, reist nach Madrid oder in das zentrale Hospital von Benicassim, wo sein Bruder Friedrich, chirurgischer Leiter in der tschechischen Klinik, ist. Das große Buch kommt nicht zustande. Aber die berühmte Geschichte über den Tiroler Bauern Max Bayer und seine drei Kühe. Von mich überhaupt keine Vorstellung, was ein Schriftsteller ist, zu der Zeit im Prinzip. Und auf das, wie er mich entdeckt hat, hat er angefangen sofort zu schreiben und dort das erste Mal vorgestellt. Und durch diese Broschüre und diese Geschichte bin ich ja, wenn man so will, international bekannt geworden und Kisch sowieso bekannt schon. Jetzt hat er noch so eine schöne Geschichte geschrieben, Bauerngeschichte. Der Bauer, der uns hier im Kreise seiner Kameraden seine Geschichte erzählt, ist 20 Jahre alt, im Weltkrieg geboren. Sein Vater hat den Hof geerbt, den er später seinem Sohn vererbte. Einen kleinen Hof zwischen dem kleinen Weiler Staats und dem kleinen Weiler Salfaun. Die Frage war die, dass ich als Kleinbauer relativ schlecht gelebt habe, oder alle dort die Kleinbauern. Nur ich habe ehrlich gesagt, bin streng katholisch erzogen worden und alle Menschen sollen gleich sein und so weiter. Aber ich habe dann gesehen, der eine hat Geld, der andere hat keins. Die Ungleichheit, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Also ich war kritisch dann und habe dann gesehen, das, was die Religion erzählt und so sie gelernt hat, das alles nicht stimmt und habe mich dann ungefähr vom 16. bis zum 18. Lebensjahr durchgerungen, von der katholischen Religion loszusagen. Ich habe nicht mehr geglaubt an den Herrgott und an solchen Sachen. Das war ein sehr harter innerer Kampf. Schön, Max. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, gerade nach Spanien in den Krieg zu gehen? Ich kann mich erinnern, noch bevor ich selbst den Beschluss gefasst habe zu fahren, dass von Innsbruck jetzt jemand hingefahren ist, nach Spanien weggefahren und so weiter. Und so ungefähr 3 Tage später ist mir der Gedanke gekommen, du verkaufst deine Kühe, nimmst die 3 mit, die 3 Bekannten, die ich da hatte, der Arbeiter und noch 2 aus der Gemeinde, du fährst nach Spanien. Das habe ich ihnen erzählt nach 3 Tagen, die waren ganz begeistert, dass sie es hätten nicht fahren können, sie haben kein Geld gehabt. Das ist eigentlich der Werdegang. Schon am 24. August sind Sie bei Quinto im Gefecht. Sag uns noch, wie es bei Quinto war, Max. Und in Quinto bin ich dann an demselben Tag abends verwundet worden. Und dann schwer verwundet, ja, Schift- und Bauchverletzung. Aus allen Fenstern der Straße böllert's, niemand kann ihn holen. Es dämmert. Keine Hoffnung für dich, Max. Wenn da nicht plötzlich jemand angekrochen käme und sagt, wollt nur mal gucken, ob du noch lebst, Maxl. Na ja, dann bin ich ins Weltlazarett gekommen. Wie ich aufgewacht bin nach der Narkose, habe ich so gebettelt, dass sie mir Trauben geben und einen Sekt. Ich habe nie einen Sekt getrunken gehabt, aber von so allen möglichen Romanen habe ich sowas gelesen, auch von Sektfrühstück. Für mich war Sekt irgendetwas. Und weiter war mein liebstes Obst sowieso im Brenner ging. Die haben so lange gebettelt, bis sie mir es gegeben haben, trotz Bauchwunden. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann eingeschlafen eigentlich mit dem Gedanken, es ist eben vorbei. Komischerweise, ja. Aber erst nach 3 Wochen habe ich beim Arzt gemerkt, an seinem Gesicht, irgendwas ist passiert. Und da sagt er, ja, jetzt ist vorbei, wir schaffen das. Ist das alles, Max? Das ist alles, glaube ich. Ja, richtig, von meiner Schwester habe ich einen Brief. Sie haben das Haus nicht verkauft, trotzdem ich es Ihnen angeraten habe. Die Gemeinde hat es verpachtet, aber der neue Pächter wird gar nichts zahlen, das weiß ich schon im Voraus. Bis jetzt hat er nur eine neue Hypothek aufgenommen, 600 Schilling. Was kann er denn dafür kaufen? 2 schlechte Kühe höchstens. In Prag treffen sich die deutschen Emigranten in jener Zeit im Brecht-Club. Die Stadt an der Moldau ist neben Paris das kulturelle Exilzentrum Europas. Kisch kommt häufig aus Frankreich zu Besuch. Ich weiß genau, wann meine erste Begegnung stattgefunden hat. Ich war damals als ganz junger Adept von allem, habe ich in der nach Prag emigrierten Redaktion der AIZ Arbeiter Illustrierten Zeitung gearbeitet. Mein Chefredakteur hier war der Prager Schriftsteller Franz Karl Weißkopf, besser bekannt als FC Weißkopf. Und eines Tages, als ich also wieder mit dem Weißkopf dort anmarschiert bin, kam ein kleinerer, dicklicher Mann herein mit einem lustigen Gesicht und hatte unter dem Arm eine Stoßzeitschrift. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war. Und er lief da also in dem Raum herum und verteilte. Jedem gab eine dieser Zeitschriften. Und als er zu mir kam, blieb er stehen und hatte gesagt, wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. So. Und da habe ich also gestottert, wie ich heiße. Und das hat ihm nichts gesagt. Aber eine typische Kischfrage gesagt, wie hieß denn deine Mutter als Mädchen? Und dann habe ich gesagt, Ledra. Ho, sagte, das sagt mir schon etwas. Und das war alles. Das war also diese erste Begegnung. Lenker Rainer Rover ist damals gerade 20. Kisch 51. Aus der ersten Begegnung wird eine lebenslange Freundschaft. Ich hatte das Gefühl doch, dass ich es mit einem Elternherrn zu tun habe. Irgendwie. Vielleicht deshalb, weil ja der Kisch in keinerlei Weise zum Beispiel sportlich war. Überhaupt nicht, ja. Er ging kaum spazieren. Das war, glaube ich, das höchste der Gefühle an sportlicher Betätigung. Er rauchte wahnsinnig Zigaretten, das ist ihm ja dann, glaube ich, auch wirklich also nicht bekommen. Er trank unendliche Tassen schwarzen Kaffees und schrieb und erzählte und beobachtete, das also weiß Gott. Aber irgendwie war das für mich in seiner ganzen Haltung ein älterer Herr. Kisch ist in Prag zu Besuch bei seiner kranken Mutter. Nach Paris zurückgekehrt, muss er sich für diese Extratour vor der Partei verantworten und erhält eine Rüge. In dieser Zeit berichten die Zeitungen in Paris von den stalinschen Schauprozessen in Moskau. Kisch will sofort in die Sowjetunion reisen, um sich selbst ein Bild zu machen. Offenbar glaubt er dem bürgerlichen Berichterstatter nicht. Giesel und enge Freunde halten ihn zurück. Als die ersten Nachrichten von den großen Schauprozessen gegen Sinowjew und Kamenev und ihre Kameraden kamen, sah ich am Abend Tränen in den Augen von Kisch und hörte seine verwirrte, dunkle Klage. Hermann Kesten. 1938. Die deutschen Truppen marschieren in Prag ein. Von seinen Lesern in Prag und Berlin ist Kisch nun völlig abgeschnitten. Er hat kaum Einnahmen. Egon Erwin Kisch steht in Paris kurz vor dem Hungertod. Lange war er noch in relativer Sicherheit, da er finanzielle Rücklagen in der Tschechoslowakei hatte. Seit Hitlers Einmarsch in Prag ist das alles verloren. Erika Mann. Bei den Kisch gab es kein Geld, einfach. Es waren immer schrecklich viele Leute da bei denen. Also Kaffee gab es von früh bis Abend, den gab es ununterbrochen. Und wenn irgendwie noch Besuch da geblieben ist, und das oft passiert, sagen wir, am Abend. Also jeder wusste das. Er bekommt Kartoffel mit Ei bei der Giesel. Das war also wirklich das Nationalgericht. Was der Egon in seiner liebenswürdigen Weise sagte, er immer, was gibt's heute Abend wieder, Scheiß mit Reis? Das war also, so nannte er dieses Nationalgericht, das sie da hatten. Ich habe sonst nie etwas anderes dort gesehen. Ich weiß nicht, sie hatten die Schuhe zur Besohlung beim Schuster und es gab kein Geld, um diese verflixten Schuhe abzuholen, ja? Der Kaffee, den Giesel für ihre Gäste gebraut, verleiht Egons Erinnerungen, Witzen, Anekdoten, Schweinereien und Glaubensbekenntnissen einen unwiderstehlichen Zauber. Am Kaffee kann es kaum liegen. Der Kaffee war vorzüglich in Wien, gut in Moskau, annehmbar in Berlin, schwach in Paris, grässlich in Madrid. Aber überall haben sich die Menschen um Giesels Kaffee gedrängt, wie einstmals die Juden ums Wasser, das aus dem Fels geschlagen wurde. Anna Segers. Am 29. Oktober 1938 heiraten Gisela Lina und Egon Erwin Kisch in Versailles. Sie wohnen in der Pariser Vorstadt, weil es dort billiger ist. In Frankreich spitzt sich die Lage der Emigranten weiter zu. Kisch steht unter Polizeiaufsicht. Noch schützt ihn sein tschechischer Pass. Er hat einen kleinen Koffer mit dem Nötigsten gepackt, immer darauf gefasst, abgeholt zu werden. Eines Tages läutete es. Mit einem Blick auf meine Handkoffer öffnete ich die Tür und siehe da, es war nicht die Polizei, es war ein amerikanischer Journalist aus Paris. Er sagte mir, dass er ein Telegramm von einer amerikanischen Schriftstellerorganisation erhalten habe und dass sie mir helfen möchten, aus Europa herauszukommen. Man hat uns also noch nicht vergessen. Und so schwamm ich eines Tages über die große Wassergrenze zwischen Krieg und Frieden, Faschismus und Demokratie, Europa und Amerika. Mit Hilfe der League of American Writers gelingt Kish die Flucht nach New York. Aber auch dort ist er nicht willkommen. Gisel und Egon Erwin Kish erhalten ein Visum für Mexiko und übersiedeln dorthin im November 1940. Die mexikanische Regierung empfängt die Vertriebenen freundlich. Auch das Klima ist angenehm. Mit Ludwig Renn, Bodo Uhse, Otto Katz alias André Simon gründet Kish eine eigene Parteigruppe der KPD. Eines Tages kommt auch Lenka Reinerowa an. Das Mädchen aus Prag und der berühmte Reporter sehen sich wieder. Das war so um 3 Uhr früh, als wir da ankamen. Da stand auf der Straße der Kish und der Simon, den ich nicht kannte. Der Egon ist mir um den Hals gefallen und die ersten Worte, die er sagte, wir haben uns für dich zerfranst. Ich habe nicht geglaubt, dass ich dich je wiedersehe. Und wenn Ihnen jemand sowas sagt, das merkt man sich. Ich war ja ein absolutes Fräulein. Niemand, die haben mich auf eine Liste des amerikanischen, der American League of Writers gesetzt. Ich war ja gar kein Reiter. Und sie haben gesagt, also die müssen wir rausholen. Die ist dort bedroht und die holen wir. Und das haben sie auch getan. Kish, der durch die ganze Welt gereist ist, leidet an Heimweh. Und dieses Heimweh heißt Prag. In Mexiko, wenn wir allein waren, wenn da also nicht noch viele Leute rundherum waren, hat er mit mir nur Tschechisch gesprochen. Und das hatte natürlich seine Gründe. Ich war für ihn irgendwie, weil ich auch noch aus derselben Gasse kam und seine Mutter gekannt habe und die Brüder gekannt habe, ich war irgendwie für ihn eine imaginäre Brücke zu Prag. Im Exilverlag El Libro Libre erscheinen zwei seiner schönsten Bücher. Marktplatz der Sensationen und Entdeckungen in Mexiko. Am 29. April 1945 wird Kish 60. Die Geburtstagsfeier dauert eine Woche lang. Es kommen mehr als 1000 Gäste. Jeden Tag gibt es eine andere Überraschung. Bodo Uhse erinnert sich an die Aufführung des Redl-Stückes, das die deutschen Emigranten extra für ihren Egonek einstudiert haben. Ihr hättet André Simon als Erzherzog sehen müssen und Ludwig Renn als General Konrad. Die Zuschauer hatten jede Menge Spaß und wir auch. Alle waren zufrieden, ausgenommen der Autor, der nach der Vorstellung auf die Bühne ging, um den Akteuren zu danken und zu erklären, dass er nicht das Geringste mit diesem Stück zu tun habe. Endlich trifft bei den deutschen Emigranten in Mexiko die Nachricht von der Kapitulation Hitler-Deutschlands ein. Kish betreibt seine Heimkehr. Er möchte sofort nach Hause. Das ist für ihn nicht Wien und nicht Berlin, nicht Paris und nicht Moskau. Er will zurück nach Prag. FC Weißkopf warnt ihn. Man muss die Dinge sehen, wie sie sind. Die Möglichkeit, als deutscher Schriftsteller in der Tschechoslowakei zu wirken, ist vorbei. Zweifellos ist die Situation von Hitler verschuldet. Es ist tragikgrotesk, dass wir dafür zu bezahlen haben. Aber nichts in der Welt wird mich dazu verführen, auch noch Halleluja darüber zu schreien, wenn sich der Nationalismus überschlägt. Hast du schon ein bestimmtes Bild von dem, was du in Prag tun willst, kannst oder sollst? Am 17. Februar 1946 der Abschied auf dem Bahnhof Mexiko-Stadt. Es ist das Ende einer Gemeinschaft auf Zeit. Keiner weiß, ob und wo man sich wiedersieht. Endlich zu Hause, nach Jahren des Exils. Kish merkt bald, dass sein Freund FC Weißkopf recht hatte. Prag ist anders, als er sich der Emigrant aus der Ferne erträumte. Doch Kish hält sich mit kritischen Äußerungen zurück. Er sucht unterdessen in Prag nach Spuren seiner jüdischen Herkunft, übernimmt den Ehrenvorsitz einer jüdischen Organisation. Immerhin zählt der Rabbi Löw zu seinen Vorfahren. Kisch nimmt Kontakt zu Arnold Zweig auf, der als Jude nach Palästina emigrieren musste. Er lädt ihn nach Prag ein. Auch du selbst würdest dir eine Freude machen. Das Land ist freisinnig und demokratisch. Die Bevölkerung ist voll von mutigem Optimismus. Die Szenerie farbig. Die Geschichten aus 7 Ghettos. Er erweitert sie und bereitet eine Neuausgabe vor. Sie erscheinen aber nur in englischer Übersetzung. Ein deutschsprachiger Verleger findet sich nicht. Von mir selbst ist nicht viel zu sagen. Aber ich kann arbeiten. Dazu noch in meinem Sinne, was immerhin viel ist. Nach 5 Monaten Hotelaufenthalt, in einem Zimmer, in dem gearbeitet, gekocht, gewaschen, gegessen und ununterbrochen Besuch empfangen wurde, haben wir durch einen glücklichen Zufall eine wunderbare Wohnung gekriegt, ausgestattet mit Zentralheizung. Offiziell hatte man ihm bisher keine eigene Wohnung zugewiesen. Im Haus in der Melandrichgasse leben nun sein Bruder Friedrich, der Arzt, und die Witwen von Paul und Arnold. Die schöne Wohnung? Die gehörte früher Adolf Eichmann, dem Schrecken des Weltjudentums. Die Möbel, Bilder, Nippsachen, ja auch das Netzgitter dort am Balkon, eigens für sein Kind gemacht, das alles war einmal seines. Nein, es stört mich nicht. Nicht einmal beim Einschlafen. Ich will mehr Ruhe haben. Seine Stimmungen wechseln häufig. Er fühlt sich einsam, trotz der vielen Leute, die ihn besuchen. Kisch stellt fest, dass eigentlich niemand Interesse an ihm hat. Seine Gesundheit ist angegriffen, vom Stadtrat ist keine Rede mehr. Er will nur Schriftsteller sein. Wenn meine Freunde gedacht haben, dass ich ein Amt annehmen werde, so habe ich sie enttäuschen müssen. Man kann sich doch nicht nach 60-jährigem Vagabundenleben in ein Fauteuil setzen. Am 1. Mai steigt er in ein Flugzeug, kreist über Prag und verfasst sozusagen aus erhöhter Sicht eine Reportage. In diesem Augenblick ist er wieder der Optimist, der er immer war. Aus jedem Menschen strömt die absolute Gewissheit, dass alle Schäden und Schwierigkeiten binnen kürzester Zeit überwunden werden können. Prag lebt ein erstaunliches Leben. Das hiesige Tempo berauscht direkt. Im Juni 1946 fährt Kisch nach Belgrad, um am Prozess gegen den jugoslawischen Verräter der Partisanenbewegung Draja Mihailovic teilzunehmen. Hier trifft er Lenka Reinerowa wieder. Meine Tochter war damals ein paar Wochen alt. Und er kam sich sie natürlich anschauen. Und als er kam, da lag sie gerade auf dem Wickeltisch. Und wie das so kleine Kinder, so ganz kleine Kinder manchmal tun, sie lächeln, aber vielleicht lächeln sie gar nicht, vielleicht verziehen sie nur den Mund. Jedenfalls, meine Anna lächelte und der Egon sagte sehr zufrieden, ein intelligentes Kind, sie hat mich erkannt. Wieder in der Heimat reist Kisch durch das Land, geht in die Betriebe. Hier im Schuhmuseum der Fabrik ist es immer noch der gleiche Kisch. Unermüdlich stellt er Fragen, verlangt elementar dann Teilinformationen, sucht nach Zusammenhängen. In seinem Wer, was, warum genau, zu welcher Zeit war das, steckte seine frühere unerbittliche Logik. Im Oktober 1947 muss Kisch seiner englischen Verlegerin gestehen, dass von den tschechoslowakischen Skizzen noch nichts vollendet ist. Im November erleidet er einen ersten Schlaganfall. Meine Krankheit war eine arteriosklerotische Alterserscheinung, wie sie jeder von uns Greisen bekommt, wenn er nicht spazieren geht. Ich lustwandele aber nicht. Was mir fehlt, sind Zigaretten, die ich nicht rauchen darf. Das ist bitter für einen alten Raucher. Am 25. Februar 1948 gibt Präsident Eduard Beneš nach mehrwöchigen Debatten und politischen Wirren den Rücktritt seiner Regierung der Nationalen Front bekannt. Die Kommunisten übernehmen die Macht. Clement Gottwald wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Am 21. März notiert Klaus Mann in sein Tagebuch. Kisch, Mittagessen mit ihm und seiner Frau. Etwas deprimiert wegen seines reduzierten Zustandes. Am 24. März erleidet Kisch einen zweiten Schlaganfall. Er muss ins Krankenhaus. Der wütend protestierende Reporter wird auf der Tragbahre ins Auto gebracht. So trägt man ihn weg von seiner Wohnung, von seinen Büchern, von seinen Manuskripten. Und wie sie ihn so durch die Gartentür tragen, steht dort eine alte Frau und schluchzt: Egonku, Egonku. Nein, es ist keine Täuschung, sie ist es wirklich, die Revoluze. Sie nimmt für immer Abschied von dem Tänzer ihrer Jugend. Am 31. März 1948 stirbt Egon Erwin Kisch, 2 Jahre nach seiner Heimkehr. Er ist nur 63 Jahre alt geworden. Man ehrt ihn mit einem Staatsbegräbnis. Im Trauerzug ist auch Rudolf Slansky, Vorsitzender der Kommunistischen Partei. Die Grabrede hält Kischs langjähriger Freund André Simon, nun ein bekannter außenpolitischer Redakteur beim Parteiorgan Rude Pravo. Beide, Simon und Slansky, werden im Dezember 1952 als Verschwörer gegen den Staat zusammen mit weiteren Prominenten zum Tode verurteilt und hingerichtet. Kisch, so scheint es, ist gerade noch im rechten Augenblick gestorben. Don Quixote oder Wohin fanatische Neugier führt. Erinnerungen an den rasenden Reporter. Feature von Renate Beckmann und Klaus Ilau. Es sprachen Peter Fitz, Nadja Martina Schulz, Martin Seifert und als Kisch Peter Simonischek. Erzählerin Brigitte Karner. Im Originalton hörten Sie Lenka Reinerower, Max Bayer und Egon Erwin Kisch. Wir danken dem Moskauer Rundfunk für die Archivaufnahme vom Roten Platz. Ton Katrin Witt und Peter Kainz. Assistenz Katrin Martin. Regie Angelika Perl. Redaktion Dieter Joost. Eine Koproduktion der Feature-Abteilung SFB-ORB mit dem Süddeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 1998. Meine Damen und Herren, bis zum Konzert noch einmal das Geräusch des Monats Februar. Träumen in Glas und Stein nennt Hanna Hartmann ihre Aufnahme. Das war unser Geräusch des Monats Februar. Träumen in Glas und Stein von Hanna Hartmann. 20 Uhr.